Liebe Menschen an den Endgeräten, liebe Zuhörer, heute Abend findet mal wieder ein Themenabend der Drogen- und Suchtpolitik statt. Wir machen das einmal im Monat. Der nächste Termin ist auch schon geplant, wird mit Daniela Kreher sein vom Norman-Institut in Sachen Narkotik-Konferenz. Ich höre gerade, der Stream läuft nicht. Ich muss mal kurz unterbrechen. Sorry, da muss ich nämlich einschalten. Sekunde mal. Verzögert sich leider um eine halbe Minute. So, jetzt müsste der Stream eigentlich laufen. Ich check das gerade mal. Und er läuft nicht. Okay, dann kann ich das jetzt nicht ändern. Dann müssen wir ohne Stream arbeiten. Gut, Hubert, in dem Moment, wo du krachst, würde ich dich stumm stellen und dich dann wieder aufmachen. Das ist vielleicht einfacher. Okay. So. Also, ich fange nochmal von vorne an. Ein herzliches Willkommen an dem heutigen Abend. Wir haben heute unseren Themenabend mit dem lieben Hubert Wimber, ehemaliger Polizeipräsident von Münster und seinerzeit Vorstandsvorsitzende von Leap Law Enforcement Against Prohibition. Ich habe selber den Herrn Wimber auf einer Podiumsdiskussion in Münster kennengelernt, wo er wirklich den Herrn Thomasius, den Professor Dr. Thomasius, wirklich dermaßen sachlich und nur mit Zahlen hat ziemlich nackt dastehen lassen. Das war meine erste Teilnahme an Podiumsdiskussion mit dem Herrn Wimmer. Ich kann nur empfehlen, wenn er an weiteren Podiumsdiskussionen teilnimmt. Nehmt teil, macht Spaß. Bekannt geworden ist Herr Wimmer als erster grüner Polizeipräsident von Münster. Es gab damals auch die sogenannte Maulkorb-Affäre. Wir haben darüber berichtet. Als Herr Wimber noch während seiner Dienstzeit oder Amtszeit Leap gründen wollte und ihm das der damalige zuständige Innenminister Jäger untersagt hat. Ja, der liebe Hubert ist heute da und wird uns über die Freiheit und Zukunft der strafrechtlichen Repression einen Vortrag halten, ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde. Danach würde ich ihm noch ein paar Fragen stellen und anschließend machen wir dann auf fürs Publikum, fürs Saalmikrofon. Ja, herzlich willkommen, Hubert. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen. Leg los, mein Lieber. Jetzt muss ich dich natürlich auch entstummen, damit du auch sprechen kannst. So. Alles gut? Bin ich zu hören? Ja, wunderbar. Ja, super. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Gegenwart und Zukunft der Drogenprohibition in Deutschland. Was für ein spannendes Thema. Mich treibt es eigentlich um, seitdem ich 1997/98 Polizeipräsident, der erste Grüne bundesweit geworden bin. Und es hat mich bisher auch nicht völlig losgelassen. Wie gesagt, ich beobachte das aus der Funktion eines ehemaligen Leiters einer Strafverfolgungsbehörde. Deshalb wird auch das, was ich sagen werde, immer ein bisschen gefärbt sein durch meine berufliche Vergangenheit. Ich fange einfach mal an mit einem Zitat, was ich gerne vorwegstelle, weil es, glaube ich, die Situation, die wir in Deutschland auf der Grundlage des Betäubungsmittelgesetzes haben, sehr treffend schildert. Es ist von Thomas Fischer. Thomas Fischer war bis 2018 Vorsitzender des zweiten Strafsenats am Bundesgerichtshof. Er hat einen Kommentar geschrieben zum Strafgesetzbuch. Er hatte lange Zeit eine Kolumne in der Zeit und dieses Zitat, was ich jetzt bringen werde, ist aus dieser Zeitkolumne vom 22.12.2015. Zitat: Betäubungsmittelstrafrecht in Deutschland ist ein großes Elend. Es produziert Elend und trägt es fort und fort. Nichts ist in den letzten Jahren dadurch besser geworden, weder gibt es dadurch weniger Süchtige, noch weniger Straffällige, noch weniger soziale Probleme. Was es gibt, ist allerdings eine gigantische, milliardenverschlingende Prohibitionsindustrie, die Preise hoch, die Qualität der Drogen miserabel und das Elend der Abhängigen konstant hält. Und eine Polizeiindustrie, die zur immerwährenden Bekämpfung fast alles erlaubt ist. Soweit das Zitat von Thomas Fischer. Ich könnte den Schluss machen eigentlich mit meinem Vortrag, weil es ist alles gesagt. Aber ich will das dann doch noch ein bisschen erläutern, um auch vielleicht empirisch das, was er gesagt hat, ein bisschen zu unterstützen. Ob es nun die Polizeiindustrie ist, darüber kann man streiten, aber die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden spielen natürlich in diesem Prohibitionsregime eine ganz wesentliche Rolle. Das Instrument, mit dem man aus der Sicht sozusagen das Ausmaß der Drogenprohibition erfassen kann, ist die berühmte polizeiliche Kriminalstatistik. Die Kriminalstatistik gibt die Strafverfahren, die Ermittlungsverfahren wieder, die der Polizei bekannt geworden sind, auf welchem Weg sie der Polizei bekannt werden. Dazu vielleicht noch etwas später. Wenn man sich die Entwicklung anguckt, ich habe mal die Zeitreihe aufgemacht von 2012 bis 2018, muss man feststellen, dass es in den letzten Jahren einen drastischen Anstieg der polizeilichen Ermittlungsverfahren bezogen auf die Straftaten nach den Paragraphen 29 folgende Betäubungsmittelgesetz gegeben hat. Die aktuelle Zahl, die verfügbar ist, ist die Zahl 2018. Die Gesamtzahl der erfassten Drogendelikte in 2018 betrug 350.662 Straftaten. Das ist ein erheblicher Anstieg. Das ist der Höchstwert, der jemals in der polizeilichen Kriminalstatistik registriert worden ist. Ein Anstieg von mehr als 120.000 Straftaten in den letzten 7 Jahren. Also man könnte sagen, um rund 35% ist in dieser Zeitreihe die Anzahl der polizeilichen Ermittlungsverfahren angestiegen. Und wenn man dann noch ins Detail geht, die Kriminalstatistik differenziert nach konsumnahen Delikten. Das sind die sogenannten Delikte, die durch Konsumenten begangen werden, nämlich der Erwerb, der Besitz und gegebenenfalls, wenn es um geringe Mengen geht, die Abgabe von Drogen. Zweitens die Handelsdelikte und die sonstigen Verstöße als Sammelkategorie, zum Beispiel Abgabe von Drogen an Minderjährige. Also wenn man den Anstieg sich vor Augen hält, beruht dieser Anstieg fast ausschließlich auf einem Anstieg der sogenannten konsumnahen Delikte. 173.000 und ein bisschen war die Zahl 2012, knapp 275.000 ist die Zahl für 2018. Also diese Anzahl ist um mehr als 100.000 Delikte in diesem relativ kurzen Zeitraum gestiegen. Konsumnahe Delikte machen 78% aller erfassten Drogendelikte auf. Schon diese Zahl ist bemerkenswert, weil wenn man mit für die innere Sicherheit verantwortlichen Ministern, Polizeipräsidenten und sonstigen redet, sagen sie immer, wir wollen die Konsumenten nicht proaktiv verfolgen, sondern unser Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Der nächste Mythos in diesem Zusammenhang, schon diese Zahlen zeigen, dass es eine Selbstlüge ist, eine Darstellung, die mit der Realität nicht in Übereinstimmung kommt. Die zweite Zahl, und dann bin ich mit der polizeilichen Kriminalstatistik auch fast schon durch, 65% aller beruhen auf Cannabis und dessen Zubereitungsform, fast 180.000 Ermittlungsverfahren der konsumnahen Delikte richten sich gegen Cannabiskonsumenten, 2/3 aller Fälle. Das zeigt, dass auch im polizeilichen Hellfeld Cannabis die am meisten konsumierte, illegalisierte Droge ist. Spannend wäre es natürlich, auf die Gründe zu achten oder auf die Gründe einzugehen, die zu diesem, wie ich finde, drastischen Anstieg der polizeilichen Ermittlungsverfahren geführt haben. Vielleicht kriegen wir das gleich in der Diskussion noch ein bisschen genauer hin. Nur ein Satz. Im Unterschied zu den meisten anderen Straftaten, von denen die Polizei erfährt, nämlich Anzeige durch Opfer oder Zeugen, ist die Drogenkriminalität ein reines Kontrolldelikt. Also, es wird nicht angezeigt, es gibt keine Anzeige, es gibt keine Opfer in diesem Deliktsfeld, sondern die Polizei generiert ihren Anfangsverdacht dadurch, dass sie vermehrt polizeiliche Ressourcen in die Bekämpfung der Drogenkriminalität einsetzt. Also Razzien etwa in offenen Drogenszenen ist ein probates Mittel, um Anfangsverdachte zu generieren. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Polizei mehr kontrolliert. Das ist ja nicht ganz so schlimm, sagen die Prohibitionsbefürworter, weil dann ermittelt die Polizei, aber die Polizei ist ja nur am Anfang des Strafverfahrens. In der Realität wird es so sein, dass die Staatsanwaltschaft oder in einzelnen Fällen auch das Gericht im laufenden Verfahren das Verfahren einstellt. 31a Absatz 1 Betäubungsmittelgesetz ist die entsprechende Vorschrift, die die Staatsanwaltschaft ermächtigt, von der Verfolgung abzusehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen ist, kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Täter lediglich mit geringen Mängeln zum Eigenbedarf umgeht. Das stimmt. Wenn man die Zahlen miteinander vergleicht, führt nur ein Bruchteil der polizeilichen Ermittlungsverfahren am Ende des Strafverfahrens zu einer Verurteilung. Die Anzahl der Verurteilungen nach dem BTMG, die ist relativ konstant, verändert sich in den letzten Jahren kaum, liegt bei rund 65.000 Straftaten, also 65.000 im Vergleich zu den 350.000 Ermittlungsverfahren, die die Polizei durchführt. In der Tat wird in diesem Verfahren in einer Vielzahl der Fälle eingestellt, aber immerhin rund 65.000 dieser Verfahren enden mit einer Strafe, mit einem Urteil, entweder eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Das sind die in dieser Statistik erfassten. Und auch hier ist es evident, dass in erster Linie Leute verurteilt werden wegen der konsumnahen Delikte. Die letzte exakte Zahl, die zur Verfügung steht, weist darauf hin, dass ungefähr 54.000 Verurteilungen wegen Konsumstraftaten verurteilt werden. Die Strafverfolgungsstatistik differenziert nicht nach Substanz, also da kann man nicht entnehmen, wie viel es dafür bei Cannabis waren, aber wenn man die Zahl, zwei Drittel etwa aller Strafverfahren sind Cannabisverfahren zugrunde liegt, bekommt man eine Ahnung davon, wie das wirkt. Warum das alles? Das ist natürlich die Frage, die sich stellt. Was bezweckt der Staat mit diesem enormen Aufwand, den er betreibt, um mit dem Mittel des Strafrechts auf die Wertschöpfungskette bei illegalen Drogen einzugehen? Wenn man sozusagen in die Ursprünge des Betäubungsmittelgesetzes oder des Vorgängers in Deutschland Reizopiumgesetz reingeht, sind es, wenn man das mit heutigen Worten umfasst, immer zwei Ziele, die damit verfolgt werden. Erstens, Strafandrohung soll generalpräventiv wirken. Das heißt also, Leute, die sich überlegen, zu Drogen zu greifen, sollen dadurch, dass die Strafbewegung abgehalten das zu tun. Das ist das Argument der Generalprävention und sozusagen abgeleitet in der Gesetzesbegründung des BTMG steht Volksgesundheit. Heute würde man so ein bisschen sagen Harm Reduction, also sozusagen die Risiken, die mit dem Konsum verbunden sind, zu minimieren. Und es ist evident, das weiß der ganz überwiegende Teil derjenigen, Professor Thomasius ist da eher eine Ausnahme, aber diejenigen, die sich wissenschaftlich als Praktiker mit dieser Thematik beschäftigen, wissen, dass diese Ziele nicht erreicht werden. Ganz im Gegenteil, die Strafverfolgung verschlechtert die Situation, die gesundheitliche Situation der Konsumierenden. Und generalpräventive Effekte sind überhaupt nicht absehbar. Die Zahlen, die es in Deutschland gibt, was den Cannabiskonsum angeht, die Lebenszeitprävalenz liegt bei ungefähr 25%. Diejenigen, die in den letzten 12 Monaten konsumiert haben, liegen in der Größenordnung von etwa 3 Millionen. Bei diesen großen Zahlen kann man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass Leute sich davon abhalten. Und wenn man Dunkelfeldforschung betrachtet und die Konsumierenden befragt, ob denn die Strafbewährung sie abhält zu konsumieren, kriegt man relativ klar, klare Antworten, dass es diesen Zusammenhang nicht gibt. 6 Punkte vielleicht, die aus meiner Sicht wichtig sind, wenn man Anspruch und Wirklichkeit miteinander in Beziehung setzt. Der erste Punkt ist, was kostet das eigentlich alles? Soweit es Untersuchungen gibt, Professor Haukapp aus Düsseldorf hat für den Deutschen Handverband eine relativ aktuelle Untersuchung gemacht. Medizinwissenschaftler, Ökonomen aus Duisburg haben das vor ein paar Jahren auch festgestellt. Bei beiden Untersuchungen ist rausgekommen, dass 80% der staatlichen Aufwendungen im Bereich Drogen insgesamt für die Prohibition verwendet wird. Also für die Finanzierung von Polizei, Staatsanwaltschaften, Strafjustiz und Strafverfolgung und nur 20% für den Bereich der Prävention, der Gesundheitsvorsorge, der Therapie, also all das, was ja das eigentliche staatliche Handlungsinstrumentarium im Zusammenhang mit Abhängigkeit und Suchtverhalten sein sollte. Frau Mostert, das ist also eine der Medizinökonominnen aus Duisburg, hat geschätzt aufgrund der Auslesung von Haushaltsplänen, dass etwa 4 bis 5 Milliarden jährlich für die staatlichen Aufwendungen der Prohibition verwandt werden. Das ist der erste Punkt. Also riesige Aufwendungen für ein Ziel, was offensichtlich nicht erreicht wird. Der zweite Punkt, darauf bin ich gerade schon kurz eingegangen, Schutzzweck der Verbots- und Straftatenkataloge des BTMG ist die Volksgesundheit, Generalprävention und Schadensminderung. Bei all dem, was wir wissen, sind diese Ziele dichtgemacht worden, ganz im Gegenteil. Und das wäre sozusagen mein dritter Punkt in diesem Zusammenhang. Die Ziele Generalprävention und Schadensminderung als Ziele der repressiven Drogenpolitik werden nicht nur nicht erreicht, sondern durch die Kriminalisierung in ihr Gegenteil verkehrt. Das hat damit zu tun, dass natürlich der Bereich, wenn er illegalisiert ist, überhaupt nicht die Thematik Jugendschutz in den Blick nimmt und überhaupt nicht die Intention des Verbraucherschutzes. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Der vierte Punkt ist, auch das habe ich gerade schon kurz angesprochen, trotz der Strafbarkeit fast aller Umgangsformen mit den in der Anlage 1 zum BTMG aufgelisteten Substanzen hat der zumindest gelegentliche Gebrauch von Cannabis, aber wie wir mittlerweile wissen, auch von Kokain, Methamphetamin und anderen synthetischen Substanzen einen hohen Grad an Normalität und Akzeptanz erreicht. Die Lebenszeitprävalenz bei 25%. Die Ländervergleiche der europäischen Beobachtungsstelle zeigen deutlich auf, dass es keine Abhängigkeit zwischen den jeweiligen Prävalenzraten und der Intensität der Strafverfolgung gibt. Mein fünfter Punkt ist, das gesundheitliche Risiko für Drogenkonsumenten beruht weniger auf den Wirkstoffen der konsumierten Substanz, sondern ist Folge eines großen und vollumfänglich zur Verfügung stehenden kriminellen Marktes. Also hier nochmal sozusagen auch aus meiner Erfahrung als Polizeipräsident. Natürlich brüstet sich die Polizei aus nachvollziehbaren Gründen damit, dass in den letzten Jahren deutlich gestiegene Sicherstellungen, was die Mengen angeht, von Substanzen nach dem Betäubungsmittelgesetz dargestellt werden. Aber dieser Anstieg an Sicherstellung hat in keiner Weise dazu geführt, dass an irgendeiner Stelle Marktengpässe aufgetreten sind, sondern der kriminelle Markt versorgt die Konsumenten sicher und natürlich auch mit Mengen, die diesem Bedarf entsprechen. Nochmal zur Wiederholung, diese Märkte kennen aufgrund ihrer Funktionsweise und kriminellen Dynamik keinen Jugendschutz und keine Produktkontrolle, also keine an gesundheitlichen Kriterien orientierte Regelungen bezüglich Produktion, Produktqualität sowie Handelsregulierung. Kriminalisierung und Deregulierung sind insofern in diesem Zusammenhang, was das Marktgeschehen angeht, zwei Seiten derselben Medaille. Der sechste Punkt, und da wird kaum jemand ernsthaft widersprechen, dass die Sicherheitsbehörden weder in der Bundesrepublik noch weltweit in der Lage sind, zum Gesundheitsschutz der Konsumierenden wirksam in den illegalen Markt einzugreifen. Das Geschäftsfeld des kriminellen Drogenhandels entwickelt sich angesichts exorbitant hoher Profitraten, relativ einfachen Anbau- und Transportbedingungen und einer weltweit steigenden Nachfrage dynamisch und verschlechtert. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir als eines der Abnehmerländer uns deutlich vor Augen führen müssen, verschlechtert dramatisch die Menschenrechtssituation, insbesondere in vielen Anbau- und Transitländern. Also Mexiko ist ja häufig in der Presse, aber auch in den Transitländern, etwa Westafrikas, ist der Drogenhandel das Geschäft der organisierten Kriminalität. Und es ist verbunden mit Korruption und einer Menschenrechtssituation, die wirklich beklagenswert ist. Auch hier vielleicht nochmal eine Zahl, wenn man sich das Lagebild organisierte Kriminalität des Bundeskriminalamtes anguckt, wird man feststellen, dass von den ermittelten OK-Verfahren, also Verfahren der organisierten Kriminalität, ungefähr 35% als wesentliches Geschäftsfeld die Drogenkriminalität haben. Also auch in diesem Bereich weit vor allen anderen Formen, die der Polizei bekannt werden, wie Menschenhandel, Verschleppung, Prostitutionskriminalität, illegale Wettgeschichten, ist der Bereich der Drogenkriminalität immer noch das vorherrschende Geschäftsfeld der organisierten Kriminalität. Man geht davon aus, dass Produktions- und Distributionskosten insgesamt nur rund 10-15% des Umsatzes ausmachen. Das heißt also sozusagen, die Gewinnraten liegen bei etwa 85%. Es gibt keinen vergleichbaren Bereich, der so lukrativ für kriminelle Märkte ist. Was sind aus dieser Bestandsanalyse für Konsequenzen zu ziehen? Und jetzt mache ich vielleicht mal ein bisschen auch Werbung für den Verein, dem ich vorstehe, Law Enforcement Against Prohibition Deutschland. Wir sind eine Organisation mit etwas Geburtswehen, die ja schon in der Begrüßung angesprochen worden sind, Ende 2015 gegründet und im Unterschied zu vielen anderen Akteuren in dem Bereich der Drogenpolitik wollen wir in erster Linie Mitarbeiter aus Strafverfolgungsbehörden, Mitarbeiter ehemalige und aktuelle Mitarbeiter aus Strafverfolgungsbehörden organisieren, weil wir glauben, dass wir durch unsere berufliche Erfahrung eine bestimmte Sicht auf die Dinge haben, die ansonsten durch die anderen Akteure nicht abgedeckt ist. Aus dieser Analyse ziehen wir als Deutschland sozusagen, was die Zukunft angeht, eigentlich vier Mindestbedingungen, von denen wir glauben, dass eine evidenzbasierte und rationale Drogenpolitik diese erfüllen muss. Erstens, wir brauchen eine funktionierende Produktkontrolle im Interesse eines wirksamen Verbraucher- und Gesundheitsschutzes durch eine staatlich kontrollierte Wertschöpfungskette von der Produktion bis zur Abgabe an den Endverbraucher. Das ist ganz wichtig, dass bei der hohen Anzahl der Konsumierenden wir die Konsumierenden als Verbraucher begreifen müssen, die auch einen bestimmten Schutz benötigen, nämlich genau wissen, welches Produkt sie sich einkaufen. Ein krimineller Markt kann das nicht gewährleisten. Zweitens, wir brauchen einen wirksamen Jugendschutz bei allen psychotrop wirkenden Substanzen, vor allem auch bei Alkohol. Mit dem letzten Punkt spreche ich natürlich an, dass das die Frage von Illegalisierung und legal überhaupt nichts mit dem Gefährdungspotenzial beim Konsum zu tun hat, sondern dass die Substanzen, die im Betäubungsmittelgesetz und im Strafrecht aufgelistet sind, das Ergebnis eines sozialen Konstruktes sind, aber nichts mit Gefährlichkeit, mit unterschiedlicher Einschätzung von Gefährlichkeiten zu tun haben. Drittens, wir brauchen, und das schließt so ein bisschen an meine Bemerkungen zur Existenz oder zum Drama der Menschenrechtssituation, wir brauchen die Wiederherstellung einer nicht existierenden internationalen und nationalstaatlichen Kontrolle über den Drogenmarkt und gegen die organisierte Kriminalität. Deshalb greifen aus unserer Sicht Forderungen, die sich lediglich beschränken, den Konsum zu entkriminalisieren, zu kurz. Wir brauchen auch eine staatlich regulierte Angebotsseite. Und der vierte Punkt, und das ist so ein bisschen auch meiner beruflichen Vita geschuldet, wir wollen eine Entlastung der Strafverfolgungsbehörden von verfassungsrechtlich bedenklicher und im Ergebnis wirkungsloser Ermittlungsarbeit. So viel aus meiner Sicht für den Einstieg. Robert, kurz stumm stellen bitte. Ich danke dir recht herzlich für diesen kleinen und aber doch sehr umfangreichen Vortrag. Ich weiß nicht, manchmal habe ich immer das Gefühl, mir kommt das alles bekannt vor. Also das, was du da teilweise auch forderst und formulierst, geht eins zu eins aus unserem Parteiprogramm auch heraus. Von daher freue ich mich riesig alleine schon über die Zusammenarbeit. Zu deinem Vortrag habe ich ein, zwei Fragen, wobei es viele schon beantwortet worden sind von dir. Nochmals herzlichen Dank. Die deutsche Drogenpolitik basiert ja auf diesem Vier-Säulen-System. Und das postulierte Ziel der Repression und deren Begründung ist ja letztendlich, wie du schon gesagt hast, Volksgesundheit, also der Schutz der Gesundheit seiner selbst. Da stelle ich mir immer die Frage, inwieweit das da eine Abwägung von Rechten stattfindet. Denn letztendlich, ich darf ja auch Fallschirm springen. So, habe ich mich jetzt wieder reingeschaltet? Perfekt. Ja, okay, gut. Nein, es findet natürlich keine Abwägung von Rechten statt. Also ich würde sogar noch ein Stück weit weitergehen. Artikel 2 Grundgesetz gewährleistet das Persönlichkeitsrecht. Und aus diesem Persönlichkeitsrecht wird regelmäßig auch abgeleitet, dass jede Person auch das Recht hat, sich selbst zu schädigen. Zumindest potenziell sich selbst zu schädigen. Das ist auch ein Rechtsprinzip, was in unserer Rechtsordnung weitestgehend durchgehalten wird. Fallschirmspringen ist ein Beispiel. Wir können natürlich auch sagen, wir wissen, dass von 100.000 Motorradfahrern sich im Laufe ihrer Motorradkarriere 23 totfahren. Niemand käme auf die Idee wegen der Gefährlichkeit des Motorradfahrens, das Motorradfahren unter Strafe zu stellen. Also aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht leiten viele Verfassungsrechtler auch das Recht ab, Tanzen zu konsumieren, die bei bestimmten Konsumformen eine selbstschädigende Wirkung haben. Selbstschädigung in unserem Rechtssystem ist nicht strafbewehrt. Das führt ja auch zu der absurden Situation im Ergebnis, dass alle Umgangsformen mit den illegalisierten Substanzen des Betäubungsmittelrechts unter Strafe gestellt werden. Nur der eigentliche Konsumvorgang nicht. Das ist ausgenommen. Das findet man im 29 BTMG nicht. Der Erwerb, der Besitz wird bestraft. Die Abgabe, wenn man es weitergibt, aber nicht der Konsumvorgang selbst. Also es ist irrational. Daran zeigt sich auch wieder, ich habe es gerade so gesagt, nicht die eigentliche Gefährlichkeit maßgebend für die Drogenprohibition, sondern eine bestimmte historische Situation, die Mitte des letzten Jahrhunderts Platz gegriffen hat. Vorher war der Umgang mit diesen Substanzen straffrei. Wir haben also eine Prohibition. In Deutschland fängt es eigentlich so Anfang der 60er Jahre an. Also es hat erst eine 60-jährige Geschichte. Vorher war es legal und wurde nicht verfolgt. Also es findet nicht nur keine Rechtsabwägung, keine Güterabwägung statt, sondern es durchbricht das Prinzip, dass selbstschädigendes Verhalten aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleitet in unserer Gesellschaft nicht strafbar. Ja, vielen Dank, genau. Das ist im Prinzip, jetzt geht es schon so weit, dass wir sagen, ich stelle dich mal kurz rum, dass es eben verfassungswidrig ist. was die BTM-Gesetzgebung betrifft. Du hast es eben schon mal angedeutet, die Relation der Kosten. Für die repressive Politik sind die Schätzungen zwischen, ich glaube, 4 und 6 Milliarden, die ausgegeben werden. Und du hast es sehr diplomatisch ausgedrückt, mein Kenntnisstand sind ungefähr 10% gehen in die präventive Arbeit rein. Nur ist das ja aber, sage ich mal, in reiner wirtschaftlicher Schaden oder Kostenposition, die da aufgebaut werden. Aber da spielt ja noch eine ganz andere Sache eine Rolle und auch der wirtschaftliche Schaden ist im Zweifel noch viel höher, wenn man daran denkt, dass persönliche Schicksale eben nicht mehr arbeiten gehen können, Familien gesprengt werden, Firmen kaputt gemacht werden, aufgrund eben der Kriminalisierung und auch der im Zweifel Freiheitsberaubung. Kann man da irgendwie Kosten rausfinden? Also dieser volkswirtschaftliche Schaden, der da auch nochmal hintersteckt, ist der irgendwo kalkuliert worden? Nein, ich kenne da keine Zahlen. Ich weiß auch nicht, hast du mich jetzt wieder laut gestellt? Ja, natürlich. Okay. Ich kenne da keine Zahlen. Ich kenne nur die beiden Untersuchungen, die ich zitiert habe. Hauka für den Deutschen Handverband und diese Wissenschaftlergruppe der Gesamthochschule Duisburg und Essen, schon ein paar Jahre alt. Und die setzen nur in Relation die Kosten der Prohibition und die staatlichen Aufwendungen für den Bereich der, ich sag mal, des Gesundheitsschutzes in dem Bereich, also all das, was wir kennen, von Präventionsmaßnahmen über die Finanzierung von niedrigschwelligen Hilfsangeboten hin bis zu den Kosten der Behandlung und der Therapie. Also sozusagen Schäden durch die biografische Verelendung von Drogenkonsumenten aufgrund der katastrophalen Bedingungen, unter denen sie an kriminellen Märkten konsumieren, sind mir nicht bekannt. Das würde nach meinem Verständnis bedeuten, da käme noch mal eine ordentliche Portion drauf an Kosten, die so letztendlich nicht erfasst sind. Mein Kenntnisstand ist, dass tatsächlich 25% der Gefängnisinsassen wegen Drogendelikten sitzen. Ich habe dich jetzt gerade nicht mehr gehört. Wir hatten einen Unterbrecher. Kannst du die Frage nochmal stellen? Ja, also mein Stand ist, dass ca. 25% aller Gefängnisinsassen im Gefängnis sitzen, wegen Drogendelikten. Ja, irgendwie zwischen 25% und 28%, das ist auch die Zahl, die ich habe. In den USA sind es mehr als 5% der Gefängnisinsassen mit sehr viel höheren Raten von Gefängnisinsassen bezogen auf die Bevölkerung. Aber auch bei uns ist es eine erhebliche Menge und insofern Akzept Heiko Stöver beschäftigt sich ja sehr stark mit der Drogensituation in deutschen Gefängnissen. Es wird auch für niemanden besser, der im Gefängnis sitzt, sondern seine Situation im Bereich des Drogenmarktes verschlechtert sich regelmäßig durch den Aufenthalt in den Justizvollzugsanstalten. Aber die Zahl ist richtig, 25% bis 28%, das ist so die Größenordnung, die ich auch kenne. Okay, danke dir. Was du eben auch schon mal angedeutet hast, es gibt ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1994, der den Konsum entkriminalisiert und die Bundesregierung über Jahre aufgefordert hat, einheitliche Grenzwerte zu finden, was bis heute nicht passiert ist. Da hat man nun einen Weg gefunden, sagt man jedenfalls unter den NGOs und auch unter den Betroffenen, dass man über das Führerscheinrecht hier so eine Nebenstrafe aufgebaut hat. Ja gut, das ist so. Das ist so. Ob es aufgebaut worden ist, kann ich nicht beurteilen. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Also niemand sollte ein Fahrzeug führen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, der in diesem Zusammenhang wichtig ist. Bei Alkohol natürlich genau das Gleiche, aber dadurch, dass Alkohol legal ist, und ich bleibe jetzt mal bei Cannabis illegal ist, wissen wir bei Alkohol relativ genau, mit den bekannten Promillegrenzen, 0,5 Promille, wie sich mit zunehmender Promillezahl das Fahrvermögen verändert, welche Einschränkungen im Sichtfeld, in der Reaktionsfähigkeit mit Alkoholkonsum verbunden sind. Also insofern ist diese 5-Promille-Grenze wissenschaftsbasiert. Im Bereich von Cannabis gibt es Vergleichbares nicht. Durch Rechtsprechung, durch Richterrecht hat sich herausgebildet eine Grenze, bei deren Überschreitung erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit des Konsumierenden zum Führen eines Fahrzeugs geäußert werden. Bei 1 Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Alle sagen, diese Grenze ist wahrscheinlich viel zu niedrig. In anderen Ländern ist sie deutlich höher. Aber was der ganz entscheidende Punkt ist, diese Abbauprodukte von Cannabis lassen sich bei regelmäßig Konsumierenden noch nach mehreren Tagen und Wochen über eine Blutprobe ermitteln, sodass in der der Zusammenhang zwischen eingeschränkter Fahrtüchtigkeit und Erreichen dieser Grenzwerte nicht gegeben ist. Also insofern bestehen bei Cannabiskonsumierenden im Hinblick auf die Risiken, den Führerschein loszuwerden, ein deutlich höheres Risiko als bei denjenigen, die unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug führen. Also ich würde das jetzt nicht sozusagen als Ersatzstrafrecht bezeichnen, aber es ist ein Verwaltungshandeln, was im Ergebnis zu einer Ungleichbehandlung zwischen denjenigen, die legale Substanzen, in erster Linie Alkohol konsumieren, und denen, die nicht legale Substanzen, in erster Linie Cannabis konsumieren. Darf ich ganz kurz dazu zwei Details anmerken? Gerne. Achso, apropos, liebe Grüße, hier Fabian, auch Schildauer-Kreis. Und zwar gibt es vom Bundesamt für Straßenwesen, gibt es ja diese Druid-Studie, irgendwie Driving Under the Influence. Und da gibt es witzigerweise einen Beitrag von deutschen Wissenschaftlern. Und die haben, und das steht wirklich auch in dem Dokument drin, dass das Pendant zur 0,5-Promille-Grenze, dass das 3,7 Nanogramm pro Milliliter sind. Und das ist, diese 1 Nanogramm pro Milliliter ist doch eher, ich sag mal, so Limit of Detection, ab wo man es quasi, also so eine saubere Nachweisgrenze, wo man es mit Sicherheit sagen kann. Das würde ich gerne auf der einen Seite anmerken. Auf der anderen Seite, diese Abbauprodukte, die parallel gemessen werden, unabhängig von der Konzentration, haben die nichts mit einer Beeinträchtigung zu tun. Das heißt, auch bei richtig hohen THC-Säurewerten, das ist also diese Carbonsäure vom THC, hat man einfach keine Beeinträchtigung. Und es gibt gar keinen Grund, das überhaupt zu messen. Dennoch ist man da ab 75 Nanogramm pro Milliliter Serum, wird man quasi als regelmäßiger Konsument klassifiziert und muss halt dann aus charakterlichen Gründen seinen Führerschein abgeben. Also beide Grenzen sind meiner Meinung nach falsch. Das eine sollte man gar nicht messen und das andere, der nimmt quasi oder der empfiehlt DVR oder für immer, wer immer dafür auch verantwortlich ist, oder das BAST oder von mir ist auch das BMVI, die nehmen da quasi den falschen Grenzwert. Also 3,7 steht es im Paper und die nehmen einfach 1. Und es gibt viele andere Papers, die auch viele ACD vorschlagen. Sorry Fabian, der Rest deiner Frage ist nicht ganz durchgekommen, oder der Abschluss? Es war nicht so, also gut, der fragende Teil hat gefehlt, das ist gut, weil ich habe keine Frage gestellt. Da bin ich auch froh. Okay, ja. Dann komm. Ich fasse mal ganz kurz zusammen in einem Satz. THC-Säure sollte man gar nicht messen, weil es einfach nichts mit Beeinträchtigung zu tun hat. Ja? Und THC, da wird momentan der niedrigere Wert genommen, und zwar der so eine Art Nachweisgrenze, obwohl man einen Wert hat, der ein Pendant darstellt zu den 0,5 Promille. Und das steht sogar in unseren hauseigenen Dokumenten. Also das Bundesamt für Straßenwesen hat das schwarz auf weiß. Kann ich gerne bei Gelegenheit mal verlinken. Vielen Dank. Robert, möchtest du was dazu sagen? Nee, danke für die Präzisierung durch einen Pharmakologen. Stimmt. Also der wesentliche Unterschied ist, dass wir auch keinen gesetzlichen Grenzwert im Bereich Cannabis haben, sondern dass wir es sozusagen den Richtern überlassen in einzelnen Fällen, in denen es um die Frage des Entzugs der Fahrerlaubnis geht. diese Grenze anzuwenden, von auch glauben, dass sie dort zu niedrig ist, insbesondere an eine Ungleichbehandlung mit der 0,5-Promille-Grenze im Straßenverkehrsrecht bei Alkohol beinhaltet. Vielen Dank. Ich würde ganz gerne nochmal auf die vierte Säule unserer Drogenpolitik zurückkommen, nämlich auf die Repression als gerechtfertigtes Mittel, Fragezeichen. Die Regierung bezeichnet dies sogar als ein präventives Mittel. Hubert hat es eben sehr klar ausgeführt. Es gibt zumindest bis heute keine Beweise, dass da ein Zusammenhang hergestellt werden kann. So, im Gegenteil, bei vielen Schätzungen geht es sogar so weit, dass man davon ausgeht, dass diese Politik kontraproduktiv ist und das auch in Zahlen zeigen kann. Trotz alledem wird ja die repressive Schiene ausgebaut. Wir haben eben gehört, dass eben auch viel mehr Kontrollen zustande kommen, dadurch eben auch erhöhte Sicherstellungen stattfinden können. Was hältst du denn davon, dass inzwischen eben, also wie stark die TKÜ, also die telefonische Überwachung, die Schleierfahndung inzwischen eingesetzt wird? Wir haben ein verstärktes oder ein in vielen Ländern ein Polizeiaufgabengesetz, beziehungsweise die Möglichkeiten der Polizei einzugreifen. Im Verdachtsfalle werden ebenfalls gestärkt. Wie siehst denn du da die Entwicklung? Ich meine, das ist ja schon kommentiert worden in vielerlei Hinsicht, dass es in diesem Spannungsfeld zwischen Freiheit auf der einen Seite, ja ein Wert, den wir, wie ich finde, zu Recht in unserer Verfassung mit einem ganz hohen Stellenwert normiert haben, und auf der anderen die Sicherheit immer mehr zulasten der Sicherheit gestärkt wird. Ich glaube, das hat jetzt nun unmittelbar das, über das du gerade gesprochen hast, wie verdachtsunabhängige Kontrollen oder Schleierfahndung, wie TKÜ, wie Vorratsdatenspeicherung, wie Ausweitung der Überwachung öffentlicher Plätze, wie Verlängerung der polizeilichen Möglichkeiten, Personen aus gefahrenabwehrenden Gründen in Gewahrsam zu nehmen. Das hat alles relativ wenig mit unserem Feld der Betäubungsmittelkriminalität zu tun, sondern es ist eine Entwicklung, die sich insgesamt auf unterschiedliche Kriminalitätsphänomene bezieht. Es wird ja von den Befürwortern immer wieder begründet mit Fragen des Terrorismus, häufig des islamistischen Terrorismus. Also wenn man in die Begründungen jetzt aktuell auch für das im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, novellierte Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen guckt, findet man immer wieder diese Muster. Offensichtlich ist das Bestreben, insbesondere der Innenpolitiker, aber leider auch, wie ich finde, von Verantwortlichen aus der Polizei immer mehr darauf gerichtet, sozusagen Gefährdung, die es natürlich in einer komplexen Lebenssituation immer wieder gibt, die Möglichkeit weitestgehend auszuschließen. Ich habe mal eine Zeit lang verfolgt, wie viele Sicherheitsgesetze des Bundes und der Länder, das können Polizeigesetze sein, das kann Verfassungsschutz sein, das kann auch Strafgesetzbuch sein, mit der Erhöhung der Strafandrohungsnormen für bestimmte Straftaten, seit diesem 9-11-Anschlag New York und auf das Pentagon in Washington durch bundesdeutsche Behörden erlassen worden sind. Wir sind in einem mittleren zweistelligen Bereich, aber was genauso wichtig ist an Botschaft, ist, dass mehr als 20 dieser Gesetze von den Verfassungsgerichten, vom Bundesverfassungsgericht oder von den Landesverfassungsgerichten für teilweise oder für ganz verfassungswidrig erklärt worden sind. Und zwar immer mit der gleichen Begründung: Verstoß gegen die Verhältnismäßigkeit. Und das ist sozusagen für mich der Maßstab. Ich glaube auch, dass wir mit den Mitteln des preußischen Allgemeinen Landes heute nicht mehr auskommen, wenn wir Sicherheit in unserem Staat gewährleisten sollen. Aber bei den verantwortlichen Politikern ist dieser Maßstab der Verhältnismäßigkeit, also einer vernünftigen Zweck-Mittel-Relation zwischen Eingriff in die Freiheitsrechte und dem Gewinn an innerer Sicherheit, völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich kann da trotz des Umstandes, dass eine Vielzahl dieser Gesetze keinen Bestand hatte vor den Verfassungsgerichten des Bundes oder der Länder, ist es weiterhin völlig ungebrochen, dieses Bestreben immer mehr nachzuschärfen. Jedes Ereignis, also ich kann mich lebhaft erinnern an die Kölner Silvesternacht, also welche Konsequenzen die im Rechtssystem des Polizeirechtes und des Strafrechts hatten, immer weiter nachzuschärfen und jeden Vorwand zu nutzen, um eine Legitimation für die Einschränkung der Bürgerrechte zu finden. Ich finde diese Entwicklung insgesamt ausgesprochen bedrohlich. Ich finde es auch schwierig, immer wieder sagen zu müssen, also der letzte Schutzwall, der uns bleibt, ist ein Normenkontrollverfahren bei den Verfassungsgerichten. Die Politik müsste eigentlich aus den Erfahrungen schlauer werden und zu sagen, wir wollen es ein bisschen mäßigen und nicht so vorgehen. Vor allen Dingen, weil die Daten, die wir haben aus der Kriminalitätsentwicklung, ja auch überhaupt keine Notwendigkeit für diese Verschärfung begründen können. Aber ich bin an der Stelle nicht optimistisch, dass diese Entwicklung, die ja ein Konsens ist zwischen CDU, leider auch bei der SPD und auch bei den anderen Parteien immer wieder durchaus auch auf positive Resonanz stößt, dass wir diese Entwicklung stoppen können oder in ihr Gegenteil verkehren können. Es wird weitergehen, ist meine Prognose. Ja, herzlichen Dank. Robert, wir hatten eine Pause geplant um 20.15 Uhr, wir haben jetzt 20.17 Uhr. Ich würde dir noch eine kurze Frage stellen und dann tatsächlich mal eine 3- bis 5-minütige Pause einschlagen. Und dann machen wir auch das Saalmikrofon ganz auf, so dass jeder, der möchte, bitte in den Raum Saalmikrofon springen kann und entsprechend Fragen stellen kann. Meine Frage vor der Pause ist, glaubst du, dass die beachtlichen Aufklärungsquoten von der Polizei ein Motiv ist, an dieser Gesetzgebung festzuhalten? Glaube ich nicht. Also ich meine, klar, Kontrolldelikt hatte ich ja schon auch in meinem Vortrag erwähnt. Kontrolldelikt heißt auch, wenn man einen Anfangsverdacht hat, hat man auch gleich den Täter und auch die Aufklärung des Falles. Aber ich glaube, das ist nicht das entscheidende Motiv. Das entscheidende Motiv ist, glaube ich, also für diesen vermehrten polizeilichen Ressourceneinsatz, dass wir unter den Gesichtspunkten, die wir gerade in der Balance Freiheit und Sicherheit angesprochen haben, dass viele Polizeibehörden, und die Erfahrung habe ich auch selbst gesammelt, unter erheblichem Druck stehen, weil sie finden überall die Diskussion um die sichere statt. Also sozusagen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung als sehr fragile Begrifflichkeit, sozusagen die Aufenthaltsqualität in der Stadt wird durch offene Drogenszenen und durch andere Randgruppen, ob es nun die Wohnungslosen-Szene ist oder ob es die Alkoholiker-Szene ist, also die Stadt als Ort des Konsums und des sich Wohlfühlens wird beeinträchtigt durch diese Geschichten, seitdem wir diese Zuwanderungs- und Migrationsdiskussion haben, noch unterstützt durch Migrations- und ausländerfeindliche Argumente. Und ich sage das wirklich, weil ich das auch so erlebt habe, wenn örtliche Politik, Presse, Kaufleute zusammenwirken, es erhöht den Druck auf die Polizei, sozusagen immer wieder in diese Szenen reinzugehen. Und das ist aus meiner Erfahrung der erste Grund, warum die Zahlen angestiegen sind. Weniger das Aufhübschen der Kriminalitätsstatistik, obwohl die Aufklärungsquote auch immer ein Wert ist, aber die Frage sichere Stadt unter polizeilichen Gesichtspunkten ist davon abhängig, dass die Straftaten im Vergleich relativ gering sind. Also insofern sind diese Razzien kontraproduktiv, weil die Fallzahlen steigen. Kann ein bisschen was Positives, die Aufklärungsquote tun. Aber ich glaube, das ist nicht das entscheidende Argument, sondern das Bemühen um die sichere Stadt, um eine wohlaufgeräumte Stadt, aus der Ehre mehr und mehr aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden sollen. Und die Rolle der Polizei in diesem Kontext ist der Grund dafür, warum die Entwicklung so ist, wie sie geschildert wurde. Robert, nochmals herzlichen Dank für die ausführliche Antwort. Wir machen bis 20.25 Uhr eine Pause. So, der Hubert hat sich ein- und ausgeklingt, ist wieder da, 20 Uhr 25 aus dem Publikum. Ja, ich übergebe das Mikrofon ans Publikum, bitteschön. Wer hat Fragen an den lieben Hubert Wimmer? Traut sich keiner? Dann habe ich noch eine. Ah, bitteschön. Ja, hallo erstmal. Einige kennen mich ja von Twitter und ich bin ja auch ein Pirat. Aber ich stimme mit dem Parteiprogramm zu 99% überein. Nur bei dem Thema Drogen, da bin ich etwas konservativ. Leider bin ich die Tage aufgrund meiner Meinung etwas angegangen worden auf Twitter. Ich weiß, der eine oder andere hat es vielleicht gelesen oder auch überlesen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde ich dann auch als Faschist bezeichnet. Und das hat mich dann schon so ein bisschen angegriffen gefühlt, habe ich mich natürlich schon. Aber meine Meinung dazu ist halt, dass ich halt das so sehe, dass wir die Drogenpolitik, die wir momentan haben, weiterhin so führen können, weil auch wenn wir das Gras freigeben würden, ja, wie der Polizeipräsident oder ehemaliger Polizeipräsident da erzählt hat, dass es dann halt Geld eingespart werden würde, wie auch immer, das bezweifle ich, weil nämlich, wenn das nämlich nachher alles staatlich kontrolliert wird, diese Abgabe, es trotzdem im Hintergrund weiterhin Geschäfte geben wird und auch der Anbau weiterhin im Privaten dann stattfinden könnte und wo keine Qualitätskontrolle stattfindet, dass es dann trotzdem weiterhin Polizeieinsätze geben werden würde, aufgrund, dass es ja eine Kontrolle vom Staat her bedarf. Ja, das heißt, alles, was halt dann so oder so dann auch angebaut werden würde, auch wenn es dann frei wäre, ja, aber halt nicht staatlich kontrolliert, ist trotzdem dann irgendwo auch wieder eine Straftat wieder dann also entstehen würde. Das heißt also, das eine Gesetz machen wir weg, aber dafür gibt es dann andere Gesetze, weil nämlich es staatlich kontrolliert werden müsste, wie auch immer, ja, was ja gefordert wird hier von solchen Vereinen. Deswegen halte ich das für Unsinn, für übertriebenen Unsinn. Also wenn, mal nur ein kurzes Beispiel noch. Hast du vielleicht auch eine Frage? Entschuldige, hast du auch eine Frage? Europaweit verboten, weil die EU es so vorgesehen hat. Mentholzigaretten. Ja, das Ding ist ja schon 4 Jahre alt, dieses Verbot, aber es wurde halt noch gesagt, okay, wir lassen es 4 Jahre noch so laufen, eigentlich ist es verboten, aber ab 20. Mai ist es dann komplett raus, es darf dann halt nichts mehr verkauft werden. Wenn Mentholzigaretten verboten werden, weil man die Gesundheit des Menschen schützen möchte, dann sage ich mir ganz einfach, ja, also wenn Mentholzigaretten verboten werden, ja, dann kann man ja auch dieses Graszeug könnte man ja auch verboten lassen. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn das im Bereich der Medizin für Menschen, die Medizinisches benötigen, wie dieses CBD-Öl oder sowas, ja, habe ich nichts dagegen, dass die Leute das kriegen, dass das also auch staatlich kontrolliert wird und angebaut wird und über die Apotheke und über den Arzt dann rausgegeben wird, habe ich nichts dagegen. Also das ist also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Ja, aber ich entschuldige bitte. Entschuldige bitte mal. Kommst du zu einer Frage? Du hältst jetzt hier ein ziemlich langes Statement. Ich wäre dankbar, wenn du eine Frage stellen könntest. Danke. Gesetze vorhalten und deswegen müssen Gesetze eingehalten werden, deswegen müssen Gesetze von der Polizei kontrolliert werden und überwacht werden und sonst hätten wir einen Staat, der so dann vor die Hunde geht, weil wenn man, ich sag jetzt mal, der Fehler bei den Piraten ist leider auch, das stelle ich immer wieder fest, ja, die schreiben dann so einen schönen Banner, ist das hier ein stellen ihn dann auf Twitter oder wo auch immer ein. Da steht dann, Drogen freigeben und bla bla bla. Ja, so, ja, aber die bezeichnen Drogen. Deine Frage ist bitte ja beantwortet, Fabian. Bezieht sich dann aber irgendwie auf alle Drogen, habe ich dann so den bitte. Eindruck. So, ja, da gehen wir halt Heroin auch frei. Lukai, nochmal. Lukai, zum zweiten und letzten Mal. Du hältst jetzt hier ein 4-Minuten-Statement. Wunderbar. Kommst du zu einer Frage? Ansonsten muss ich dich stumm geschaltet lassen. Danke. Ich dann sehe, dass wir da vielleicht. Also, das hat keinen Zweck. Dann stelle ich dich stumm. Hast du jetzt eine Frage oder nicht? Bin ich nicht zu hören? Doch, doch. Du bist ja, zu gut. Hören. Scheinbar hört er nicht. Okay, also ich habe keine Frage gehört. Tut mir leid für den Beitrag. Vielleicht hat auch jemand eine Frage. Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar, gerade was, ich sag mal, neue Abhörtechniken und so weiter, was ja immer offiziell für die schlimmsten Verbrechen genutzt wird, also keine Ahnung, Kinderporno, Ringe und so weiter, Terrorismus, da habe ich jetzt schon öfters Zahlen gehört, dass die quasi vornehmlich genutzt werden, um ja Drogenkonsumenten und Händler ausfindig zu machen. Ist da was dran? Oder kann man da, oder kannst du das auch von deiner Münsteraner Perspektive irgendwie beurteilen? Entschuldigung, ich muss ihn entschwimmen, Sekunde. So, bitteschön. Hubert hat sich selber stumm gestellt. Du müsstest dich auch selber entstummen. Stimmt, ich habe den Wunderbar. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Also nach meiner Erfahrung stimmt das nicht, dass sozusagen die neuen Eingriffsinstrumente der Polizei in erster Linie, also schon gar nicht gegen Drogenkonsumenten angewendet werden. Sie spielen im Bereich der organisierten Kriminalität schon eine Rolle. Insofern betreffen sie neben anderen Tätigkeitsfeldern natürlich auch die organisierte Drogenkriminalität. Aber sie sind natürlich für völlig andere Straftaten konzipiert als für denjenigen, der regelmäßig oder gelegentlich kifft. Also die meisten TKÜ-Massen, die mir bekannt sind, betreffen in der Tat Komplexe, wo es darum geht, Vernetzungen, Gruppen zu ermitteln, etwa im Bereich der Wirtschaftskriminalität und im Bereich von terroristischen Vereinigungen, also aus dem Bereich. Und ich, also zumindest nach meiner Erfahrung, und ich kenne auch keine entsprechende Verlautbarung etwa des Bundeskriminalamtes, dass diese neuen Eingriffsinstrumente in erster Linie Drogenkonsumenten treffen. Vielen Dank. Dann eher als Beiwerk, weil dieselben Strukturen auch damit involviert sind. Ja gut, also TKÜ ist da jetzt etwa im Strafverfahren über die entsprechenden Paragraphen der Strafprozessordnung nur für bestimmte Straftaten zugelassen. Insofern ist, wenn denn sozusagen im Beifang auch Hinweise auf Drogenkonsum ermittelt werden, dieses Instrument überhaupt nicht gerichtsverwertbar gegenüber schlichten Konsumenten. Ich hätte auch mal eine Frage. Bitteschön. Guten Abend, Hubert. Herr Wimmer, guten Abend. Ich bin der Bernd. Wir kennen uns aus Bremen. Ich bin Baujahr 58, mache das schon 45 Jahre mit. Erstmal danke für den Vortrag. Eben, da habe ich schon gedacht, Mann, der arme Mann bemüht sich redlich. Aber erzählt mir auch nichts Neues. So, jetzt habe ich mich am Mittwoch mal bei eurem Verein eingetragen. Da habe ich noch keinen Bescheid gekriegt. Ich zahle da mal einen Jahresbeitrag. Das ist ja eine gute Sache. Jetzt mal meine Frage. Sie hatten vorhin in einem Vortrag den Herrn Fischer erwähnt. Das ist ja auch ein Verfassungsrichter. Der Herr Müller ist im Moment nicht so gut auf Reihe zu kriegen. Könnte der Herr Fischer nicht zum Beispiel an dieser Verfassungsbeschwerde wegen der Verhältnismäßigkeit, bla bla bla, dieses nach Karlsruhe schicken und das vielleicht ein bisschen forcieren, dass das endlich mal in Wallung kommt? Und dann meine andere Frage ist, der Thomasius scheint auch ein besonderer Freund von Ihnen zu sein. Jetzt kommt ja nun mal irgendwann der Zeitpunkt, da muss sich die Bundesregierung, die hat im Moment andere Probleme wohl, muss sich wohl mit dem Problem Drogen und Drogenproblematik und Beschaffungskriminalität und das auseinandersetzen. Das heißt, Da sitzen dann wieder die Experten von der Bundesregierung da. Holen die dann ihres Erachtens wieder den Herrn Thomasius ins Boot und oder graben die dann auch wieder den Herrn Jörn Patzak aus. Also die Leute sind für mich absolute Betonklötze. Betonköpfe, also das. Mit denen ist nicht zu reden, die verdrehen absolut die Tatsachen. Wann hat denn das mal ein Ende hier in Deutschland? Ja, gute Frage. Es waren ja zwei. Also zunächst erstmal, ich habe das Schreiben in unserem Eingang auf dem Leap-Server gelesen. Wir bereiten aber gerade eine Vorstandssitzung, eine Mitgliederversammlung für nächsten Samstag vor. Deshalb sind die Reaktionszeiten ein bisschen länger. Wir machen als Leap auch keine Rechtshilfe in Einzelfällen. Aber das vielleicht nur vorweg. Ich glaube nicht, dass eine Verfassungsbeschwerde im Moment erfolgsversprechend ist, weil die Hürden dafür relativ hoch sind. Was wir allerdings insgesamt mit unterschiedlichen Akteuren, weil der Name Andreas Müller gefallen ist, auch mit dem Deutschen Hanfverband zusammen machen, ist eine sogenannte Richtervorlage. Also die Möglichkeit, dass ein Richter in einem konkreten Strafverfahren zu der Überzeugung kommt, dass § 29 Absatz 1 Betäubungsmittelgesetz verfassungswidrig ist und aus diesen Gründen die ganze Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorlegt. Auch da bin ich eher skeptisch. Es gibt, wir haben schon drüber gesprochen, das letzte Mal hat sich inhaltlich das Bundesverfassungsgericht 1994 mit dieser Thematik beschäftigt und ist zu dem Ergebnis gekommen, Beurteilungsprärogative, ich mache es jetzt mal möglichst unjuristisch, Beurteilungsprärogative des Gesetzgebers, Alkohol zu erlauben und Cannabis zu verbieten, ist nicht verletzt. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht dem Bundesgesetzgeber aufgegeben, den Stand der Diskussion, um diese Substanzen zu verfolgen und gegebenenfalls auch die Gesetze anzupassen. Das ist bisher nicht passiert. Und ich glaube, das Bundesverfassungsgericht wird sich inhaltlich nicht nochmal darauf einlassen, sondern sie wird eher sagen, der Ball liegt bei der Bundesregierung oder beim Bundestag als Gesetzgeber. Sie müssen die Gesetze ändern. Und damit bin ich ja schon so ein bisschen bei der zweiten Frage. Ich glaube unverdrossen und deshalb engagiere ich mich auch in diesem Thema, dass sich auf Dauer vielleicht doch die Vernunft durchsetzt. Also um mal das Positive zu sehen, es gibt mittlerweile drei im Bundestag vertretene Parteien, die eine Änderung des Betäubungsmittelrechts wollen. Am weitestgehendsten die Grünen mit ihrem Entwurf zum Cannabiskontrollgesetz. Zum zweiten Mal mittlerweile in den Bundestag eingebracht, die ja auch den Ansatz verfolgen, nicht nur Konsumenten zu entkriminalisieren, sondern auch auf der Angebotsseite legale Möglichkeiten zu schaffen. Und die beiden anderen sind die Linken und die FDP, die haben Entschließungsanträge eingebracht im Bundestag, die behandelt worden sind, aber bisher nicht zu einer gesetzgeberischen Initiative geführt haben. Wir müssen die Politiker überzeugen. Wir werden eine Änderung nur hinkriegen, wenn das Betäubungsmittelgesetz angepackt wird. Wir brauchen, das sage ich auch ganz deutlich, auf Dauer die SPD als Partner, die sich bisher da sehr zurückhält. Immer wieder sagen Protagonisten der SPD, wir sind natürlich für ein anderes Betäubungsmittelrecht. Wir sind für die Entkriminalisierung der Konsumierenden. Nur es hat nie bisher die Ebene eines Bundesparteitagsbeschlusses erreicht. Und bei der CDU fängt es so langsam an. Auch da gibt es insbesondere Gesundheitspolitiker, wie etwa den Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags, die Obfrau der CDU in diesem Ausschuss, die sagen, wir müssen ran an den 29 folgende, also an die Strafrechtsparagraphen des Betäubungsmittelgesetzes. Aber ich glaube, wir müssen noch einen bestimmten Weg zurücklegen, bis wir wirklich, und darauf kommt es letztendlich an, bis wir eine Mehrheit im Bundestag haben für eine Änderung der Paragraphen. über die wir gerade gesprochen haben, die ärgerlich sind, die aus meiner Sicht verfassungswidrig sind, nicht nur aus meiner, sondern aus der Sicht von vielen anderen, die sich verwaltungs- oder verfassungsjuristisch mit diesem Thema beschäftigen auch. Aber der Weg, sozusagen die Politik zu beeinflussen, ist an dieser Stelle aus meiner Sicht wirklich alternativlos. Und natürlich kann die CDU, wenn es um Sachverständigenanhörungen geht, als Sachverständigen wieder Herrn Thomasius einladen. Das wird sie vielleicht auch tun. Ich weiß es nicht so genau. Herrn Patzak würde ich jetzt nicht als Betonkopf bezeichnen, auch wenn er im Ergebnis andere Überzeugungen vertritt. Er ist zumindest offen dafür, die Straftatbestände zu Ordnungswidrigkeiten herabzustufen, was ja schon mal eine kleine Entwicklung wäre, wenn auch keine, die für mich ausreichend sind. Also es bleibt viel zu tun. Letztendlich die Prognose, wann wir denn Mehrheit im Bundestag haben, ich kann sie seriös nicht abgeben. Ich hoffe, bis 2025. Aber das ist schon, glaube ich, eine relativ optimistische Einschätzung. Ja. Danke für die Beantwortung der Frage. Gerne. Das war meine Befürchtung auch, dass wir wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit dem Herrn Thomasius vorlesen nehmen müssen als Experte. Na gut, ich streite ganz gerne mit dem Herrn Thomasius. Also es macht ja auch es macht nicht Spaß, mit ihm zu streiten, aber also das Problem bei Herrn Thomasius, ich hoffe, er hört jetzt zu oder vielleicht hört er ja doch zu, ist, er ist ja Leiter einer Klinik in Hamburg-Eppendorf, die sich mit Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters auseinandersetzt. Also er bekommt natürlich die Patienten im Alter von, ich sag mal, 12 bis 17 Jahren, die in der Tat einen problematischen Konsum haben. Und durch diese berufliche Erlebniswelt ist sein Urteil insgesamt geprägt. Und er kann aus meiner Sicht nicht differenzieren zwischen diesen klinischen Erfahrungen und dem Umstand, dass 91% aller Cannabiskonsumierenden einen völlig unauffälligen Konsum haben, dass selbst über 70% der Heroinabhängigen oder der Heroinkonsumierenden einen unauffälligen Konsum haben und ein anderes Leben führen als eine Verelendung in der offenen Drogenszene. Ich weiß, ich hatte mit dem Herrn Thomasius selbst schon mal zu tun vom Landtag in Hannover. Da waren Sie aber nicht anwesend, da waren nur der Herr Müller und der Herr vom Verfassungsrichter, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der Lorenz Böllinger. Jetzt, ich habe aber noch eine zweite Frage. Ich kann mich noch gut an Ihre Rede in Bremen erinnern, die war hervorragend. Da hatten Sie auch so ein bisschen die Frau Mortler noch ins Visier genommen. Ja. Mit der neuen Drogenbeauftragten, da sind wir kein Stück besser geworden. Und wir hatten uns ja eben unterhalten, die Regelung jetzt dann als Ordnungswidrigkeit ist ja in Ordnung. Fallen Sie aber das zweite oder dritte, vierte, fünfte Mal auf, ja, dann wird das richtig teuer und kann sogar Gefängnis werden. Das ist doch keine Lösung für einen Konsumenten. Darf ich die Frage aufgreifen und nochmal ein bisschen ausformulieren? Gerne. Und zwar hat unsere Frau Ludwig ja jetzt in Angriff genommen, dass man einheitliche Grenzwerte beschließen sollte. Vielleicht nicht ganz uninteressant. In Berlin ist es so, dass es ein demokratischer Beschluss ist, im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern, auch nach meinem Kenntnisstand mit Thüringen die höchsten Grenzwerte hat. Sprich, der Staatsanwalt darf in Berlin nicht ermitteln, solange der gefundene, solange es unter 10 Gramm ist. Ab 10 Gramm darf der Staatsanwalt in Berlin erst ermitteln. Ganz interessant ist es in den anderen Bundesländern all dieweil, dass tatsächlich eine Weisungsbefugnis des Justizministers ist, der also dann den Staatsanwälten sagt, ab wann sie ermitteln sollen und ab wann nicht. Und da ist halt die Frage, ob das noch dem Gewaltenteilungsprinzip entspricht und Hubert, ob du das wirklich für sinnvoll hältst, was Frau Ludwig da anstrebt, eben nämlich diesen einheitlichen Grenzwert und soweit ich weiß, orientiert sie sich da leider nach der bayerischen Polizei. Gut, ich versuche das mal alles ein bisschen zu sortieren, ob Frau Ludwig genauso ein Desaster in ihrer Funktion als Bundesdrogenbeauftragte sein wird, wie es Frau Mortler war, wage ich im Moment noch nicht zu beurteilen. Der große Vorteil, den ich bisher bei Frau Ludwig wahrnehme, ist, dass sie in Diskussion sich auch mit den Argumenten der Prohibitionskritiker und das ist jetzt eine Wertung von mir, ernsthaft auseinandersetzt. Lieb selbst, also ein Vorstandskollege von mir und ich werden im März ein Gespräch mit dir haben. Der Deutsche Handverband war schon da, der Schildower Kreis. Lorenz Böllinger hat auch einen Gesprächstermin. Also ich sehe zunächst erstmal den ernsthaften Willen bei Frau Ludwig, dass sie sich die Argumente der Prohibitionskritiker anhört. Das war bei Frau Mortler nicht der Fall. Also mit ihr konnte man ernsthaft diese Diskussion überhaupt nicht führen. Ich war dreimal als Sachverständiger geladen zu Sachverständigenanhörungen im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags zu Drogenfragen. In keiner dieser drei Anhörungen war die Bundesdrogenbeauftragte Frau Mortler persönlich anwesend. Da ist Frau Ludwig anders. Wohin sich das alles entwickeln wird, weiß ich nicht. Die neuesten Äußerungen von Frau Ludwig inhaltlich stimmen mich nicht so hoffnungsfroh. Sie redet von einer einheitlichen Grenze im 31a BTMG, also die geringe Menge zum Eigenbedarf. Ich sehe eine Regelungsnotwendigkeit, weil in der Tat die Grenzen in den Bundesländern deutlich auseinandergehen. Es war übrigens eine Maßgabe des Bundesverfassungsgerichtes in dem Beschluss von 1994, diese Grenzen bundeseinheitlich zu regeln. Und im Übrigen nicht nur für Cannabis, sondern auch für andere Substanzen, die im Betäubungsmittelgesetz geregelt sind. Also die Frage des Grenzwertes ist eine Frage, wo wird denn der Grenzwert sein? Und ich bin der Auffassung, wenn es um Vereinheitlichung geht und wenn man sich die Entwicklung auch mit Medizinalhanf anguckt, unter 15 Gramm, sollte man sich aus unserer Sicht nicht ernsthaft auf eine Diskussion einlassen, die Grenzwerte festlegt. Also ich habe auch Frau Mortler wahrgenommen, auf keinen Fall mehr als Bayern. Ich glaube, das ist aus unserer Sicht nicht verhandlungsfähig. Der Punkt, ob die Staatsanwaltschaft, obwohl sie sich selbst anders sieht, ist natürlich ein weisungsgebundener Teil der Justiz. Und natürlich kann ein Justizsenator oder ein Justizminister sozusagen Handlungsanleitungen weitergeben. Aber die Frage, ob eine Staatsanwaltschaft einstellt oder nicht, ist von Gesetzes wegen eine Ermessensentscheidung. Steht im 31a Betäubungsmittelgesetz drin. Und es geht nicht nur um die geringe Menge für den Eigenbedarf, sondern es kommen immer noch zwei Voraussetzungen dazu. Geringe Schuld und kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Und auch bei einer Menge, die unter 6 Gramm, 10 Gramm, 15 Gramm bleibt, kann bei Wiederholungstätern der Staatsanwalt sagen, das ist keine geringe Schuld mehr. Ich führe jetzt ein Ermittlungsverfahren durch. Also so ganz einfach ist die Welt nicht. Deshalb bin ich, wenn man sozusagen niederschwellig versucht, den 31a anzugehen, muss der 31a geändert werden. Statt kann, müsste dort stehen, muss eingestellt werden, wenn. Jo. Dann hätten wir in der Tat sozusagen eine relativ rechtssichere Situation, dass in diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal Bagatelldelikten, tatsächlich regelmäßig eingestellt wird. Darf ich da kurz darauf antworten mit der Weisungsbefugnis? Bitte. Das hatte ich meine 80er Jahre, da habe ich mal einen Antrag gestellt am Petitionsausschuss, wie das mit der Weisungsbefugnis von Richtern ist. Jetzt haben wir ja zum Beispiel den Herrn Richter Müller, wenn sie da wegen Cannabis vor Gericht stehen, ja, da haben sie Glück. Damals war das aber noch ziemlich scharf und da wurden Urteile gefällt, die in gar keinem Verhältnis standen. Und dann habe ich dann als Antwort gekriegt, dass halt ein Richter nicht weisungsbefugt ist. Also der kann nach seinem Gedünken frei entscheiden, wie der will. Also wenn er meine Nase nicht fasst, kann ich von einem Haus aus einen Monat mehr sehen. Aber diese ganze Idiotie mit diesem Cannabis, jetzt die Tage war erst drin, hat so ein Strafgefangenen, haben sie bei dem 0,01 Gramm gefunden, Cannabis. Jetzt muss der einen Monat länger sitzen dafür. Da fällt mir der Kitt auf die Brille, wenn ich sowas lese. Gut, also ich habe ja gerade auch nicht von Richtern gesprochen, sondern nur von Staatsanwälten. die in der Tat weisungsgebunden sind, weil sie eben kein Teil der Rechtsprechung sind, sondern ein Teil der Exekutive sind. Aber das ist die Ausnahme, dass Staatsanwälte angewiesen werden, in einer bestimmten Sache zu entscheiden. Nur, das habe ich ja auch gesagt, die Weisungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt, weil auch ein Justizminister kommt am 31a am Wortlaut vorbei. Richter sind unabhängig. Sie sind nur dem Gesetz verpflichtet und das ist auch gut so. Also ich glaube, dass wir, wenn wir eine andere Situation, was die Unabhängigkeit der Justiz angeht, bekommen würden, würden wir unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten einiges verlieren. Das sieht man ja in Polen, wo die Politik versucht, sozusagen Zugriff auf genehme oder Zugriff auf unangenehme Richter zu haben, um die Justiz in ihrer ideologischen Richtung auszurichten. Der Richter ist unabhängig und das ist auch gut so. Bei dem Staatsanwalt ist es nur sehr eingeschränkt der Fall. Aber Herr Wimmer, wie wäre denn der Weg jetzt, um aus diesem 31er, diese kann sein, kann nicht sein Bestimmung in ein Muss umzuwandeln? Was kann man denn da machen? Ja, irgendjemand, eine Fraktion, die Bundesregierung selbst oder sonst jemand, der berechtigt ist, eine Gesetzesinitiative zu machen, muss den Vorschlag machen, ändere 31a Betäubungsmittelgesetz, mach aus der Kann-Vorschrift eine Muss-Vorschrift. Ist einzustellen, wenn. So müsste die Formulierung lauten. Ihr Lieben, wir haben jetzt noch knapp 9 Minuten. Wer hat noch Fragen? Gerade wo wir bei dem Thema sind, also ich habe mir doch das DPOLG Bayern Video sehr genau angeschaut. Und mir kam Ludwigs Forderung so vor, dass sie quasi eine Ordnungswidrigkeit zusätzlich haben möchte. Zum BTMG quasi. Damit man quasi direkt eine Geldstrafe dafür bekommt und dann kann der Richter immer noch entscheiden, was damit passiert. Also ohne, dass dort eine Änderung stattfindet. Ist das sowas überhaupt möglich? Oder? Gut, also schwierig. Ich habe mir dieses Video von Frau Ludwig beim Bayerischen Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft auch angeguckt. In der Tat, sowohl der Landesvorsitzende dieser Gewerkschaft als auch Frau Ludwig haben gesagt, sie wollen eigentlich eine Ordnungswidrigkeit für Ersttäter, damit sozusagen auch das erste Auffälligwerden eines Konsumenten nicht reaktionslos bleibt durch den Staat, weil die Staatsanwälte würden das in der Mehrzahl der Fälle ja ohnehin einstellen. Also insofern scheint ihre Intention zu sein, zumindest in dem Moment, als dieses Video aufgenommen ist, für Erstauffällige eine Ordnungswidrigkeit, für Wiederholungstäter soll es bei den Strafbarkeitsnormen des 29 Betäubungsmittelgesetz bleiben. Wenn das so ist und wenn es nicht nur sozusagen der Situation dort vor Ort geschuldet war, ist es in der Tat ein Rückschritt für die Konsumierenden. Das muss man auch ganz klar sagen, weil sie als Erstauffällige in den meisten Bundesländern damit rechnen können, das Verfahren wird wegen Geringfügigkeit eingestellt und in Zukunft bekommen sie ein Bußgeld, ähnlich wie die meisten es kennen, wenn sie bei Rot eine Ampel überfahren haben oder wenn sie irgendjemandem die Vorfahrt genommen haben. Das ist nun in der Tat ein Rückschritt und kein Fortschritt. Aber ich würde das Video noch nicht so auf diese Goldwaage legen. Wir haben ja irgendwann im März die Möglichkeit, in einem Gespräch mit Frau Ludwig ihr da ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Und das würde ich gerne noch abwarten. Ja, aber der Handverband, Deutsche AIDS-Hilfe, Schildauer Kreis, also die alle hatten schon ihre Talks mit ihr. Und trotzdem konnte man immer 1 oder 2 Wochen in den Medien später feststellen, dass sie nichts gelernt hat. Also, naja. Ich stimme dem zu, so nehme ich sie auch wahr, wobei ich habe sie auch erlebt, auf der Veranstaltung, die sie als Bundesdrogenbeauftragte 3 Wochen nach ihrer Ernennung als Jahrestagung in Berlin durchgeführt hat. Zumindest da gab es auch die Einschätzung von meiner Seite ihrer Person, dass sie in der Kriminalisierung von Drogenkonsumierenden durchaus was ändern will. Und ich sage das nochmal, also auch in der CDU, und das ist ja sozusagen als CSU-Abgeordnete, ist das ja ihr parteipolitischer Background, geht die Diskussion um die Frage der Strafbewährung insbesondere, nein, nicht insbesondere, da führen wir ja ausschließlich eine Diskussion um Cannabis und nicht um die anderen Substanzen, tatsächlich vermehrt von Leuten Frage gestellt wird. Und ist ja als Bundesdrogenbeauftragte nicht unabhängig, sondern sie ist immer darauf angewiesen, dass sie sozusagen auch die Position der Partei, für die sie im Bundestag sitzt, repräsentiert. Ich bin ganz gespannt, wie diese Diskussion ausgehen wird. Also ich glaube, da ist ein bisschen was im Fluss und deshalb bin ich an dieser Stelle nicht so pessimistisch. Ich drücke die Daumen und kann das auch sagen. Ich war ja ebenfalls auf diesem Kongress. Tatsächlich eben diese Gesprächsbereitschaft ist immer noch vorhanden, ganz klar. Auch wenn der Fabian mit Recht sagt, so einen richtigen Lernerfolg ist leider immer wieder danach nicht festzustellen. Ich würde die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgeben. Ich glaube, dass der internationale Druck da auch eine Rolle spielt. Hubert, wir sind kurz vorm Ende des Abends. Vielleicht noch so eine kleine Zukunftsvision, Wege aus der Repression, hast du eben schon mal angedeutet. Wir werden die Regierung überzeugen müssen. Hast du noch andere Ideen oder Steine, wie wir aus der Repression rauskommen? Aus der Repression kommen wir nur raus, indem wir Mehrheiten für die Änderung des Betäubungsmittelstrafrechts bekommen. Auf dem Weg dahin gibt es natürlich viel zu tun. In der Tat gibt es viel zu tun. Wir müssen ja im Hinblick auf die Folgen einer Legalisierung auch nicht immer mehr nur spekulieren, sondern wir haben, wenn man über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinwegschaut, ja viele Beispiele mittlerweile im europäischen und im außereuropäischen Raum, die zeigen, dass eine andere Drogenpolitik erfolgreicher ist, also erfolgreicher im Hinblick auf die Anforderungen des Jugendschutzes, erfolgreicher im Hinblick auf die gesundheitlichen Risiken, die mit dem Konsum verbunden sind. Und ich glaube, dass, und das wird ja mehr, das wird mehr, es sind immer mehr Staaten in den USA, das ist ja auch so ein Treppenwitz der Geschichte, dass die Entkriminalisierung auch in einem Land Platz greift, die ja eigentlich der Motor für die Prohibition waren in den 40er und 50er Jahren. Wir haben das Beispiel Uruguay, wir haben Portugal, die alle Substanzen, was die Konsumentenseite angeht, seit 2002 entkriminalisiert haben, mit einer deutlichen Verbesserung der gesundheitspolitischen Situation. Und ich könnte die Beispiele jetzt noch weiter auflisten. Also wir müssen keine Modellversuche mehr machen. Wir haben reale Modellversuche auf Bundesstaatsebene oder auf Nationalebene. Und ich glaube, die Vorteile sind so evident, dass die Politik auch in Deutschland sie aufnehmen wird. Und bei der CDU, und das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Aspekt der Diskussion, sind es eben nicht nur die Gesundheitspolitiker, die darüber nachdenken, sondern auch der Wirtschaftsflügel. Denen muss man nur sagen, Repression kostet 4, 5, 6 Milliarden pro Jahr. Die USA zeigen zum Beispiel, dass sich über die Legalisierung der Märkte erhebliche Steuereinnahmen generieren lassen und dann kommen selbst hartgesottene Wirtschaftsleute vom Wirtschaftsflügel der CDU ins Überlegen. Also da müssen wir dranbleiben, wir müssen diese Diskussionen führen, wir müssen sehen, dass wir sicherlich auch in den Strafverfolgungsbehörden, und das ist ja die Aufgabe von Lieb, die Staatsanwälte sensibilisieren. Wir brauchen eine Änderung. Beim Bund Deutscher Kriminalbeamter fängt es ja so langsam an, dass sich die Gewerkschaften anders positionieren. Also wie bei jedem Gesetzgebungsverfahren müssen wir gesellschaftlichen Druck aufbauen. Und da gibt es ja Gott sei Dank viele Akteure, die sich an diesem Druckaufbau beteiligen. Lieber Robert, ich danke dir recht herzlich für dieses hervorragende Abschlussstatement. Ich danke allen Zuhörern, allen Beteiligten, die diesen Abend ermöglicht haben. Hubert, vielen lieben Dank für deine Zeit, für diese ausführliche Darstellung der Problematik und ja, wie immer, es ist ein Genuss, dir zuzuhören. Ich nehme immer wieder was mit. Vielen herzlichen Dank. Allen noch einen schönen Sonntagabend und wir sehen uns hoffentlich im März wieder zum Themenabend mit Daniela Kreher. Und Hubert, dich sehe ich spätestens im April auf der Messe. Köln auf der Messe. Ja, bedanke mich auch. Es hat Spaß gemacht und wir bleiben in Verbindung miteinander, weil wir sind noch lange nicht am Ende des Weges im Hinblick auf eine rationale und vernünftige Drogenpolitik angekommen. Ich wünsche auch allen Beteiligten einen schönen Restabend. Dir auch, Hubert. Wir sehen uns am Samstag in Berlin. So wird es sein. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Merci. Tschüss.